Sie. Im Garten Karten spielen. Kalender kontrollieren. Kalte Getränke kaufen. Grammatik korrigieren. Großer Kurs. Kommen und gehen. Der Geburtstag. Der Weg nach Nürnberg.